Hallo, wir sind's, die Silent Sleepers mit Lukas Zweistein und Jack Weiser. Und das ist unser Album. Nein, das ist falsch! Das ist falsch! Was ist falsch? Was machst du? Du hast überhaupt keinen Respekt! So, der wäre erledigt. Also, wo waren wir? Ach so, also, viel Spaß mit unserem Album.